Die Botschaft der DVRK in der Islamischen Republik Iran wurde neu gebaut. An der Eröffnungsfeier vom 3. August nahmen der DVRK-Vizeaußenminister Chechi Zöll, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVRK in Iran Kang Samchon, die Angehörigen der Botschaft und die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche teil. Dazu wurden eingeladen der iranische Vizeaußenminister Ebrahim Rahimpuru, die Persönlichkeiten verschiedener Kreise wie der Stadtregierung Teheran und Freundschaftsgesellschaft und des Presse- und Nachrichtenwesens und die Mitarbeiter der iranischen Baufirma, die für den Bau der DVRK-Botschaft zuständig war. An der Eröffnungsfeier vom 3. August nahmen der DVRK-Vizeaußenminister Chechi Zöll, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVRK in Iran Kang Samchon, die Angehörigen der Botschaft und die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche teil. Dazu wurden eingeladen der iranische Vizeaußenminister Ebrahim Rahimpuru, die Persönlichkeiten verschiedener Kreise wie der Stadtregierung Teheran und Freundschaftsgesellschaft und des Presse- und Nachrichtenwesens und die Mitarbeiter der iranischen Baufirma, die für den Bau der DVRK-Botschaft zuständig war. Der koreanische Vizeaußenminister betonte in seiner Eröffnungsrede, es sei der konsequente Standpunkt der Regierung der DVRK, die strategischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, die Kim Il-sung und Kim Jong-il im gemeinsamen Kampf gegen Imperialismus und für Souveränität zusammen mit den hochrangigen Persönlichkeiten Irans geschaffen und entwickelt hätten, weiter auszubauen. Der iranische Vizeaußenminister hob in seiner Rede hervor, das iranische Volk vergesse nie die DVRK, die ihm jedes Mal, wenn Iran auf Schwierigkeiten gestoßen habe, aufrichtige Hilfe geleistet und Solidarität bekundet habe. Das iranische Volk werde immer das koreanische Volk in seinem Kampf aktiv unterstützen. An diesem Tag gab es in der DVRK-Botschaft ein Essen.